Sterne schien in weiter Runde von der Liebsten freundlich mir zugesandt. In der Ferne träum ich vom Heimatland. Come on.